aber es fehlte der glasklare, glitzernde Stein. Felix ließ von dem Mestizen ab, der hechtete hoch und lief davon zurück den Kai entlang. Hinter einem Bullauge des riesigen Tankers hatte ich einen hellen Fleck gesehen. Ein Gesicht. Unverwechselbarer Pagenkopf. Leuchtend weiße Haut. Adlerprofil. Das Fallreb des Tankers hing halb zwischen Kai und offener Backbordluke. Felix rannte, konnte aber eins der herabhängenden Taue nicht mehr erreichen. Von oben hinter der Reling grinste ein sommersprossiger Yankee. Die Frau! Ich muss die Frau an Bord sehen! Shove off, buddy! Dames don't travel on tankers! Get back to your tequila! Fuck you, gringo! Well, let's meet in Galveston. We'll fuck the shit out of each other. So long! Felix stürzte sich verzweifelt auf den noch am Kai liegenden Teil des Schiffes und versuchte mit einer Machete-Hieb wie ein ungleicher Don Quixote den langsam abdrehenden Riesen zu zerhacken. Dabei ritzte die Schneide der Machete die frische Farbe auf und hinterließ eine lange, leuchtende Wunde. Ich konnte noch die Schrift am Heck des Tankers erkennen. S. S. Emitter. Panama.